Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Derjenige, den du rufst, der wird auch bereit sein und anwesend sein. Wenn du 40 Tage lang den Namen Leila rufst, dann wird Leila für dich existieren, auch wenn es Leila nicht gibt. Und dieses Beispiel ist ja ein Beispiel für etwas, was es nicht gibt. Jedem blüht, was er glaubt. Gott ist für uns der Schöpfer dieser Welt, der von seinen Geschöpfen her nicht erkannt werden kann. Nehmen Sie das Beispiel eines Tisches. Ein Tisch ist auch ein Geschöpf eines Tischlers, aber der Tisch wird niemals den Tischler in seinem Wesen, in seiner Ganzheit begreifen können. Wer an Geister glaubt, sieht Geister. Wer nicht an Geister glaubt, sieht keine. Wer hat Recht? Eigentlich spürt man nicht so richtig etwas. Man spürt eher nichts. Also mir geht es so, je weniger ich spüre, umso sicherer habe ich das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die Rückkehr der Götter. Feature von Oliver Sturm. Die Religion ist in unserem Leben anwesend und stark anwesend. Das ist genauso wie Wasser. Und wie Essen und Trinken, das geben wir unseren Kindern bei. Ab 10 Jahre sage ich ihm, hey, kannst du dich auf das Essen und das Trinken verzichten? Er sagt, nein. Ich sage ihm, so ist deine Seele. Sie wird sterben, wenn du diese Verbindung abbrichst. Wir Muslime, wir beten bis zum Sterben. Mangelerscheinungen der Seele. Also Allah hat uns in 3 Mangelerscheinungen erschaffen. Wenn der Mensch Flüssigkeit mangelt, empfinden wir Durst. Wenn wir Spurenelemente, Cerealien oder das, was unsere Zellen sonst noch brauchen, Vitamine, wenn wir das brauchen, empfinden wir Hunger. Manchmal direkt einen Heißhunger auf eine ganz bestimmte Sache, die unser Körper lange außer Acht gelassen hat, weil wir es vielleicht nicht mögen oder so, aber die der Körper braucht. Und die 3. Mangelerscheinung, die er der Seele mitgegeben hat, ist die Mangelerscheinung an ihn selber. Wie das Kind die Mutterbrust sucht und so lange schreit, genauso hat der Mensch das Bedürfnis, seinem Schöpfer zu begegnen oder die innere Ruhe zu finden. Und die findet man nur bei Gott. Und langsam habe ich gemerkt, du warst so ein egoistischer Hund und du hast nur deinen eigenen Begierden nachgejagt, deinen eigenen Wunschvorstellungen. Mal irgendwie eine schöne Frau, einen Haufen Geld, bei allen beliebt. Und alles nur Eitelkeiten und so. Und so war es ja letztendlich dann auch bei mir. Irgendwann war der Mangel oder der Druck auf meinem Herzen so groß, dass es Fragen auftauchten, die mir keiner beantworten konnte. Ich habe normalen Job gehabt, normale Lehre, normale Schulausbildung. Aber man hat sich gefragt, warum bin ich? Gibt es ein Jenseits? Was passiert mit mir? Warum bin ich hier auf dem Planeten? Also sind Fragen, die haben so gedrückt auf einmal, die haben mich erdrückt. Und ab da hat mich Gott an die Hand genommen. Eines Tages stand ein Armenier vor mir und hat gesagt, hier, lies mal die Bibel. Du hast 30 Jahre für den Teufel gearbeitet. Und dann habe ich die Tora gelesen, dann das Evangelium, dann habe ich mich taufen lassen, dann habe ich die Bhagavad Gita gelesen und dann den Koran. Und da kam dann Allah in einem Traum und das war auch so genial. Ein Traum. Geträumt in Berlin-Heinersdorf. Und der 5. Khalif kam zu mir im Traum, hat Deutsch mit mir gesprochen, auch erstmal einen Witz gemacht, damit ich im Traum ein bisschen aufgemuntert wurde, weil am Anfang war mir wirklich alles zu viel, alles zu fremd. Und dann hat er mir gezeigt, dass er einen großen Teppich ausschüttelt mit noch einem anderen Bruder. Und das hat mir gezeigt, das ist die wahre Schamat. Teppich steht für Gebet, für Islam, dass er den Teppich von den Verkrustungen und von den Beschmutzungen befreit, der im Laufe der Zeit sich abgelagert hat auf dem Islam praktisch. Und dann kam noch ein anderer Bruder zu mir und hat gesagt, siehst du die 2 Gestalten? Da habe ich geguckt und habe gesagt, ich habe noch nie sowas gesehen. Ehrfurcht habe ich bekommen. Das waren Gestalten, die waren so, man hat gemerkt, nicht von dieser Welt. Und die hatten lange Gesichter und da hat er gesagt, das sind diejenigen Engel, die für die Reinigung der Herzen zuständig sind. Und da ist er hin und da hat ein Engel hier drauf und dann haben die mit ihren langen Gesichtern, die hatten ganz lange Gesichter, das Bild schon irgendwie so. Und dann haben die Luft geholt und haben die schwarzen Flecken, die noch in seinem Herz vorhanden waren, wie Staubsauger in ihre Hand gesaugt. Und danach hat er noch mich angelacht, ich bin wach geworden und dann hatte ich so einen festen, tiefen Glauben. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ich heiße jetzt Isa Musa und bin hier der Diakon und Muezzin in der Gemeinde. Ursprünglich komme ich aus Großenhain, 30 Kilometer von Dresden. Ich bin einem Ahmadiyya-Moslem begegnet. Der sagte nur den Namen Hübsch an einer Brücke und dem bin ich gefolgt. Und mit einem Mal wurde mir das Herz wie gewandelt. Du bist jetzt Moslem. Du bist ein zu den Ahmadiyya-Moslems konvertierter Dresdner. Und jetzt bist du der Muezzin der Qadiyya-Moschee in Heinersdorf. Hier in der Jamaat, also in der Gemeinde, das bedeutet Jamaat, bin ich der Ausländer. Das war zum Beispiel auch sowas, was mein Herz leicht beunruhigt hat. Man ist Deutscher, man lernt Deutsch, man denkt Deutsch, alles deutsche Geschichte und so. Ausländer liebt man, ja, aber wehe, ihr geht mir an mein Deutschtum. Und dann auf einmal kommt eine Moschee, der Islam, fremde Gerüche, fremde Frauen, fremde Sprache, fremdes Essen. Mit jedem Gebet wandelt sich das Herz immer mehr, sodass man irgendwann nicht mehr sagt, ich will, ich will, ich will, den großen Dschihad führt mit sich selber, sondern man steht früh auf und sagt, wie geht's meinen Eltern, meiner Frau, meinen Kindern, wie geht's Heinersdorf, wie geht's Berlin, wie geht's Deutschland, wie geht's dem Rest der Welt. Himmet Allah'dans. Pişmiş Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Merde. Allah Allah. Allah Allah. Kısmetimizi bol eyle. Allah Allah. Zwei Engel kamen zu Isa Musa am Abend und zeigten ihm die Schönheit des Herrn. Es war aber die Zeit, da die Götter zurückkehrten in die Stadt Berlin. Sie kamen aus Anatolien, Syrien, Indonesien, Afrika und überall aus der Welt und fanden sich ein in den Bezirken und Randbezirken der Stadt. Isa Musa aber sagte zu den Engeln, »Sieh, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechts und bleibt über Nacht.« Das war 1985. Im Jahreswechsel 86 war der Hallische Komet, der eine Ellipse von 70 Jahren fliegt, der Erde am nächsten, habe ein Buch gesucht für eine Freundin in einem Antiquariat in Frankfurt. Das war das Buch von Prentice Molfort, Der Unfug des Lebens. Hab's gefunden und stand dahinter zweiter Teil. Und da wollte ich den ersten Teil suchen. Der erste Teil hieß Der Unfug des Sterbens. Und wir haben es dann gemeinsam gesucht und standen dann vor einem Bücherregal und da ist uns dieses Buch aus der vierten Reihe vor die Füße gefallen. Also praktisch aus dem Regal gesprungen, so wie man das in den Harry Potter Filmen kennt. Und das war für mich die erste Begegnung mit dem Transzendenten, dass etwas passiert ist, was ich nicht erklären konnte. 3 Jahre später brachte mir ein Freund ein Buch von Sunbear, das ich gelesen habe. Und da beschloss ich, in die USA zu ziehen und ihn kennenzulernen. Und so hat mein Weg mit dem Indianischen begonnen. Also mein Zugang auf jeden Fall ist auch der über die Träume. Und darum weiß ich, in Anführungsstrichen, dass es diese andere Seite gibt. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Und ich weiß auch, wo ich herkomme. Zambia ist ein Ojibwa-Medizinmann. Seine Großmutter war sogar Deutsche. Ich habe hier diese Bürowohnung in Charlottenburg. Ein charismatischer Kämpfer für die Menschen, für die Erde, für die Umwelt, aber mit Native-Hintergrund. Er selber hat sich nie Schamane benannt oder Medizinmann, hat aber uns eingeweiht in Zeremonien, in das natürliche Leben mit allen Dingen, die uns die Schöpfung schenkt. Und hat eine Lanze dafür gebrochen, zu sagen, jeder kann mit Gott selber reden. Nun entschloss sich Sunbear, den Hexengeist seinem kleinen Jungen in Charlottenburg weiterzugeben, damit auch er zaubern könne. Er nahm die Hand eines toten alten Schamanen und hängte sie um den Hals des Kindes. Der kleine Junge fiel in Trance und der Hexengeist kam über ihn. Daraufhin begleitete er seinen Vater jede Nacht, um mit den Geistern zu spielen. Ja, ich kann die sehen. Ich glaube, die Augen habe ich zu. Mehr so ein Sehen wie in Träumen, wie man in Träumen sieht, so. Und mir war klar, jetzt wird von oben gesteuert. Die Zeremonie ist so kraftvoll, ja? Das wird gesteuert von oben. Das heißt, es sind Kräfte da. Ich bin selbstständig und schätze das auch sehr, selbstständig zu sein. Ich sagte immer, die Ampeln stehen auf grün in meinem Leben. Weil die Verantwortung ist mir wichtig. Ich habe hier diese Bürowohnung in Charlottenburg und 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen alle selbstständig sind, bis auf eine. Ich sagte immer, die Ampeln stehen auf grün in meinem Leben. Und ich spüre eine Anbindung, ja, ob das jetzt mein höheres Selbst ist oder meine Seele oder Gott oder wie auch immer, welchen Namen man dafür erfinden oder gebrauchen will, ist eigentlich egal. Aber ich spüre etwas, was außerhalb von mir ist, beziehungsweise was nicht Materie ist. Ja, ich organisiere schamanistische Zeremonien. Aber 2-mal pro Woche gehe ich auch zur tibetisch-buddhistischen Meditation. Du bist selbstständig. Du produzierst deinen Sinn selbst. Du machst das frei und in eigener Verantwortung. Lebenssinn ist ein Teil deines Lebens. Also man kann heute sicherlich einen Berliner finden, der hat seinen Wohnbezirk, seinen Kiez niemals verlassen in seinem Leben und ist intensivst über die religiösen Kontinente migriert im Laufe seines Lebens. 5 Jahre dort, 30 Jahre dort gewesen, dann angefangen zu wandern von A nach B nach Z. Und vielleicht wieder zurückgekehrt. Und das sind eher Biografien, die mehr und mehr zur Regelbiografie werden, denke ich. Und das ist sicherlich ein Bruch, der sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzogen hat, dass das zum Massenphänomen wird, was vorher nur sehr, sehr wenige gemacht haben. Meine Angst ist, glaube ich, eher, ob die Welt mich noch mag dann, wenn ich so funktioniere. Ob man nicht zum Außenseiter wird oder zum... Wie wäre es, sich mitten am Tag einen Moment Zeit für Meditation zu nehmen und an einem Ort der Schönheit und Stille in der Präsenz einer gesegneten Buddha-Statue kurz zu verweilen und einfach nur zu sein? Machen Sie sich dieses Geschenk und besuchen Sie unsere Meditation zur Mittagszeit. Nein, ich fühlte mich noch nie integriert in die Gesellschaft. Und ich glaube schon, dass es eigentlich aus buddhistischer Sicht auch ein gutes Zeichen ist, wenn man nicht in die Gesellschaft passt, wie sie heutzutage ist. Therefore Buddha explained for every monk 8 precepts. Take 8 precepts. He also don't doing these things. Natcha, Gita, Vadita, Visuka, Dasana, Mala, Ganda, Vilepana, Dharana. Also ich habe schon eine Affinität so zu Tibet, Indien, Nepal und auch Bhutan, obwohl ich da nicht war. We have a discipline and every monk should live without worldly life. That means... Buddhistisches Ziel ist eben, dass man da nicht mehr unter der Kontrolle von Karma und diesen Gewohnheiten ist, sondern dass man selbst sozusagen die Kontrolle übernehmen kann und bewusst die Wiedergeburt aussuchen kann, damit man wirklich sich bewusst da wieder gebiert, wo es am besten ist. Wenn ich jetzt sterbe als Postbeamter in Krefeld und wiedergeboren werde als Krankenschwester in Brighton, welcher Teil wandert da sozusagen? Welcher Teil wird wiedergeboren? Der Körper auf jeden Fall nicht, der bleibt in Krefeld, ne? Und der wird ja dann von den Brightoner Eltern neu formiert. Aber der Geist, der ist sozusagen unkaputtbar, der geht halt durch den Tod nicht kaputt. Also man sagt einfach so ein Bewusstseinskontinuum, das dann weitergeht. Ich weiß nicht, ob das Seele, man das Seele nennen kann. Ich weiß nicht, eine Definition von Seele. We cannot explain this place because we have no words. Man stirbt sozusagen, verlässt den Körper und dann, jetzt im tibetischen Buddhismus gibt es so einen Zustand, der halt Zwischenzustand oder Bardo des Todes genannt wird, der einfach anfängt, wenn man stirbt und aufhört, wenn man, wie heißt denn das, wenn man befruchtet wird sozusagen, also ab da geht es dann wieder los mit dem Neuen. Und dazwischen ist man halt körperlos und ist halt hauptsächlich so ein geistiges Wesen, wie im Traum man auch keinen Körper hat und trotzdem so Erfahrungen machen kann. Und da wird man dann einfach durch Karma irgendwo angezogen, dort und dort bei diesen Eltern in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt wiedergeboren zu werden. Also es gibt ja zwei Göttergeschlechter, die Asen und die Vanen. Und die Vanen, das sind mehr so die Bäuerlichen, die immer dafür sorgen, dass es regelmäßig regnet und dass die Sonne scheint und dass die Ernte gut wird. Und jeder hat ja im Forum eine Avatar-Existenz. Ich heiße Doc Ehrenhöfer, du heißt Varus Tod, obwohl du gerne Arminius geheißen hättest, da du ja schon Armin heißt. Da ist einfach die Gefahr des Fantasy-mäßigen. Und deshalb sehen wir vom Eldarring zu, dass wir regelmäßig unsere Stammtischtreffen machen. Also die Götter als Kräfte, die Kräfte können sich personifizieren, aber prinzipiell sind es Kräfte und die Kräfte, die durchsetzen alles. Wir treffen uns beispielsweise auf einer Lichtung im Grunewald. Und dann machen wir eben das Blut, die Feier, das heißt, wir machen dann Feuer an. Das beginnt dann mit der sogenannten Einhaselung bei uns. Einhaseln dauert bei uns ein bisschen länger, weil wir die 12 Götterburgen anrufen, ansingen. Aber es kommt dann auf jeden Fall ein Teil, wo jeder etwas opfert von sich, was ihm wichtig ist, und zwar ins Feuer hinein. Wobei das Feuer eine Einbahnstraßensituation nach Asgard darstellt zu den Göttern. Das heißt, man sollte zum Beispiel tunlichst keinen Müll ins Feuer werfen, weil es kommt dann oben an. Aber es ist eben ein Fest, was man mit den Göttern zusammen feiert. Wir laden sie ein und sie sind dann da. Und sie bekommen auch natürlich einen eigenen Teller. Eine Krankenpflegerwohnung in Wilmersdorf. Eine Villa in Frohnau. Eine Mietwohnung in Hohenschönhausen. Ein Veranstaltungsraum in Kreuzberg. Die Synagoge Joachimsthaler Straße. Eine Privatwohnung in Kreuzberg. Heiliger Raum, heilige Zeit. Am Eingang dieser Tür, es gibt eine Geheimschrift. Man sieht es nicht, aber wahrlich sehende Augen erkennen das. Es heißt oben am Eingang, komm, wer du auch immer bist. Komm, was du auch immer angestellt hast. Wie viele Sünden du begangen hast, wie viele Fehler du begangen hast, wie viele Menschen du verletzt hast oder verletzt wurdest. Komm, unsere Tür ist offen für jeden, auch für dich. Es sind normale, rechteckige Räume. Sie kennzeichnen sich lediglich dadurch aus, dass wir ein goldenes Kreuz mit einer Rose im Zentrum dort hängen haben, ein Podium, einen kleinen Altartisch mit einem siebenarmigen Leuchter. Das ist so eigentlich so die Grundausstattung, die Sie in unseren Tempeln finden. Es gibt dann noch große Konferenzorte. Schule des Goldenen Rosenkreuzes. Dass der Mensch eigentlich in sich selber auch ein Geheimnis trägt, das ist so eine Grundlage unserer Philosophie, unserer Lehre, dass wir den Menschen als ein zweifaches Wesen sehen. Er ist auf der einen Seite der materielle oder auch der irdische Mensch, kann man sagen. Und auf der anderen Seite trägt er aber in sich einen geistigen Kern, einen göttlichen Funken. Das ist eine ganz wichtige Basis unserer Lehre. Das ist sozusagen die Aufgabe, die wir sehen, des Menschen, diesem Funken, diesem göttlichen Kern in sich zu dienen und ihn zurück in die göttliche Naturordnung zu bringen. Und wir glauben, dass solche energetischen Felder, wenn sie immer wieder über lange Zeit auch belebt werden von Menschen, von Menschengruppen und so weiter, dass die auch ein Eigenleben entwickeln können und dann auch wieder Rückwirkungen haben auf Menschen, die sich zum Beispiel diesen Energiefeldern ernähren oder vielleicht diese auch anbeten, wie auch immer. Ja. Natürlich sehen wir die Gruppe, aber wir sehen auch gleichzeitig unsere Verantwortung und unsere Ausstrahlung für die ganze Menschheit. Also, weil man weiß, wenn ich oder wenn wir als Gruppe diesen Weg gehen, ebnen wir den Weg für ganz viele, für Millionen. Und das ist das Entscheidende. Die Stille. Also wir versuchen, in die Stille zu gehen, um von innen heraus eben mit dem Transzendenten, mit dem Göttlichen in Kontakt zu kommen und daraus dann eine andere Lebenspraxis zu entwickeln. Also was ich noch als eine persönliche Erfahrung schildern könnte, wäre, dass man sich, wenn man in diesen Raum, es ist fast wie ein, man kann es als einen Raum bezeichnen, diese Stille, wenn man dort hineintritt, dann ist es so, als wenn sich das Bewusstsein weitet. Also die Grenzen der Persönlichkeit des Egos lösen sich irgendwo auf und man hat ein Gefühl einer großen Einheit, des Einsseins mit der Schöpfung, mit allem. Feinstoffliche Körper. Wir glauben ja nicht nur, dass wir diesen stofflichen Körper haben, sondern wir haben in unserer spirituellen Lehre auch diese feinstofflichen Körper, die Sie auch in der Theosophie oder Anthroposophie wiederfinden. Ätherkörper. Frequenzbereich der Lebensfunktionen. Astralkörper. Frequenzbereich der Emotionen. Mentalkörper. Schnellere Frequenzen des Denkens werden von hellsichtigen Menschen auch als farbige Aura wahrgenommen. Hinzu kommt, dass eigentlich das universelle Wissen allen zur Verfügung steht. Und alles, was wir tun, alles, was ich denke, wenn ich in Richtung Wahrheit denke, speise ich sozusagen das Wissen, das für alle da ist. Und so können alle Menschen im Grunde, die nach der Wahrheit streben, ein Kraftfeld bilden und sozusagen atmosphärisch es allen zur Verfügung stellen. Also das geschieht einfach. Für uns ist diese Welt eine Übungsschule, um Erfahrung zu sammeln. Und auch, um zu erkennen, dass diese Welt nicht der beabsichtigte Endzustand sein kann. Es gibt nicht wirklich Regeln. Also ich habe meinen Beruf. Man sieht mir nicht an, ne, dass ich zu dieser Gemeinschaft gehöre. Es läuft bei mir alles so ab, wie bei jedem anderen Menschen das auch ablaufen kann. Eine Möglichkeit und was wir über San Vedan kennengelernt haben, ist die Schwitzhütte. Jede Religion beginnt mit der Erfahrung einer toten Katze oder eines toten Großvaters. Die geheimen Voodoo-Gesellschaften auf Haiti bewahren ihr Geld in einem Miniatursarg auf. Wenn man da in der Hitze, im Dunkeln, mit Dampf sitzt und die ganzen Geistwesen eingeladen werden, die werden in diese Hütte eingeladen, dann komme ich sehr schnell an den Punkt, wo ich selber stehe und wo meine Verbindungen sind. Schwitzhütte, dieses Wort, kommt natürlich von den Weißen, die das Ganze von außen beobachtet haben. Was es tatsächlich ist, ist sowas wie eine Kirche. Also man geht da nicht rein, um zu schwitzen, na klar, um zu schwitzen, aber das Entscheidende ist, dass in dieser Schwitzhütte ich erstens mal alle Aspekte von mir reinigen kann. Das ist ja auch eine Funktion von Beten, dass ich Dinge loswerde und gehen lasse. Und das kann ich in der Schwitzhütte auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene, auf der Gefühlsebene und auch auf der spirituellen Ebene. Alle diese Bereiche werden in der Schwitzhütte berührt. Sie ist Berlinerin und hat Sanbir 1991 auf dem Festival der Visionen in Potsdam kennengelernt. Man muss sich die Welt der Menschen vorstellen wie eine große Wohngemeinschaft, in der es gilt, in der besten Weise miteinander umzugehen. Und die Scharia, die Gesetzgebung, die islamische, enthält Anweisungen, wie wir Menschen untereinander am besten miteinander klarkommen. Sie trägt Kopftuch und ist bei der Sufi-Gemeinde in Neukölln. Also das ging los 99 und jetzt fahre ich halt jedes Jahr nach Indien für 2-3 Monate, aber vorher bin ich halt sehr viele verschiedene Länder bereist. Er ist nach Asien gereist, hat 2 Jahre in einem buddhistischen Tempel gelebt, dann den Taoismus praktiziert, ist mit den vedischen Schriften in Kontakt gekommen und nun seit 10 Jahren Hare Krishna. Man kann als einzelner Anhänger dieser Lehren eben sagen, ja, ich mache jetzt das, vor 3 Jahren habe ich noch das gemacht. Man kann ja durchaus integrieren, dass man verschiedene Sachen gemacht hat. Man hat jeweils was gelernt, was mitgenommen, sich geschult, sich aufgeladen, wie auch immer man das deutet. Aber die Dynamik des Lebensweges ist ja etwas, was positiv gesehen wird, auch in unserer Gesellschaft generell. Man soll ja nicht stehen bleiben. Also unser Grundsatzideal ist ja das des lebenslangen Lernens. Im Bereich der Religion scheinen wir das negativ zu beurteilen. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss some part of. I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body now. Langsam übertreibt es Madonna aber mit ihrem Kabbalah-Kult. Sie trinkt das Weihwasser ihrer Religion nicht nur aus 6 Euro teuren 1-Liter-Flaschen. Die Queen of Pop hat jetzt sogar die Zentralheizung ihrer Villa in London mit der heiligen Flüssigkeit gefüllt. Das alte Wasser aus der Heizung zu entfernen und mit Kabbala-Wasser dann zu befüllen, soll schlappe 7.500 Euro gekostet haben. Brauchen Sie Hilfe für Ihr Tier? Erfahrene Tierkommunikatorin berät Sie gern. Tierreiki, Jenseitskontakte. Artemis, Telefon, Stressbewältigung, Tai Chi, Tantra, Schamanismus, Rolfing, Shiatsu, Reinkarnationstherapie, Feng Shui, Geistheilung, Hellsehen, Atemarbeit, Kraniosakraltherapie, Ayurveda, Akasha-Kuren, Kolon-Hydro-Therapie, Bioresonanz, Change-Management, Lichtarbeit, Jodeln, Liebe, Lesen. Keiner da. Aziz. Al-Nur Moschee Neukölln. Das Freitagsgebet wird live übersetzt. Man kann sich transportable Kopfhörer ausleihen. Im Shop neben dem Gebetsraum sitzen die deutschen Konvertiten am Boden und warten auf den Übersetzer. O Allah, reinige unsere Herzen vor Hass und vor Neid. Und reinige unsere Augen vor allen Sünden, die wir sehen. Der Übersetzer ist eingetroffen. O Allah, lasse uns standhaft sein. O Allah, gebe uns Standhaftigkeit in der Religion. O Allah, gebe uns Standhaftigkeit in der Religion, im Diesseits und im Jenseits. Segen steckt Allah, immer in der Gemeinschaft und in der Zusammenhalt und in der Geschwisterlichkeit. Sie finden 3 Millionen Betende in Mekka. Die Moschee ist gewaltig groß, die Straßen sind voll. Es gibt nur einen kleinen Imam, ganz irgendwo vorne. Bei Adhan, wir haben viele Moscheen. Und auf einmal, Allah, Allah, Allah, von allen Seiten. Und auf einmal hörst du, was ist das? Was ist das? Das ist ein Zeichen. Unsere Gebete, die gehen hoch. Er sieht das und das ist was Wunderschönes. Von der Erde kommt Dank zu ihm und er lobt diese Diener. Er lobt, guckt mal meine Engel, sagt er ihnen, guckt mal auf meine Diener. Sie stehen auf, sie tun, sie erkennen ihren Gott. Nicht wie diejenigen, die einfach, das Leben geht weiter. Schlafen, essen, trinken, verreisen, spielen, lachen und so und das geht's. Nein, nein, nein, dafür sind wir nicht erschaffen, aber für was anderes bin ich erschaffen. Ich habe ein geheimnisvolles Geschöpf, das ich in mir trage. Und das Geheimnis davon ist die Verbindung zu dem Schöpfer. Feindbild. Das neue große Feindbild, was natürlich besorgniserregend ist, weil das nicht so eine schöne kleine Überschaubar ist für die paar Scientologen, die es hier gibt. Während man so mit Hunderttausenden von Muslimen nicht umspringen kann, und ich sage jetzt wirklich umspringen kann, weil ich denke, wir haben es tatsächlich zum größten Teil mit der Dämonisierung des Islam zu tun. Des Islam, da haben wir ja schon mal ein Problem. Als wäre das ein monolithischer Block, das ist ja ganz und gar nicht. Meine Seite kennen Sie? islamvoice.de. islamvoice.de. Ich komme aus Marokko. Und ich habe Elektrotechnik studiert. Und mein Schwerpunktfach ist Mikroelektronik. Also elektronische Systeme. Ich habe vor 2 Jahren mein Studium abgeschlossen. Ich arbeite auch in dem Bereich als Planungsingenieur gleichzeitig. Die Leute, sie verdächtigen uns, indem sie an allen Dingen uns damit mit Vorfahren verbinden. Und so, dass sie sagen, diese Leute, sie wollen ein altes Leben haben, sie wollen die Menschen zu Steinalter bringen. Nein, stimmt nicht. Ich bin zum Beispiel ein Ingenieur, ja? Und in weltlichen Dingen. Und erfolgreich. Und ich arbeite in der Forschung und in der Entwicklung. Und ich habe meine Position auch in dieser Gesellschaft, was eigentlich, wo ich nicht geboren bin. Und ich bin aktiv in dieser Gesellschaft. Und ich baue mit auf an diesem Land. Und deswegen, das ist unser Problem heute. Man will dich nicht kennenlernen. Man will dich nur schlagen und kaputt machen und du bist für ihn ein schmutziger Araber. Bitte? So, wollen wir wieder rausgehen? Nein, ach ich wollte nur wieder kuscheln. Ja, mal auf doch. Wir wird nicht gekuschelt, am Freitag wird nicht gekuschelt. Freitag wird nur noch ausgeteilt. Ja. Ich nicht, am Freitag wird nicht diskutiert. Naja, Freitag wird auch nicht diskutiert hier. 86 Tote. Die Männer aus dem Shop haben Nachrichten gehört. In Pakistan ist ein Anschlag auf eine Ahmadiyya-Moschee verübt worden von sunnitischen Moslems. 86 Tote. Wann? Vorhin. In Pakistan und Indonesien ist es so ein bisschen, dass da der Staat natürlich auch so ein bisschen gegen uns vorgeht, aber da ist es nicht so schlimm wie in Pakistan. In Pakistan ist es ganz schlimm. Und wir wissen dadurch, dass wir dort so hart verfolgt werden bis zum Tod und auch auf Gefängnisstrafe und alles Mögliche uns passieren kann, dadurch liegt der Fluch praktisch über dieses Land und deswegen passieren dort so viele schreckliche Taten. Ahmadiyya Moschee, Berlin-Heinersdorf. Wir müssen es so sehen. Der schiitische Glaube geht davon aus, dass der Prophet Mohammed der letzte Prophet auf Erden war und die Religion, der Islam, vollkommen zu Lebzeiten des Propheten vollendet wurde. Imam Riza Moschee, Neukölln. Wir sind Schiiten. Wir sind aus der Stadt Irdar. Aus der Stadt Irdar und der Region Kars hauptsächlich. Das hat einen bestimmten Grund, weil es die Volkszugehörigkeit der Aseris sind. Das sind aus der Türkei, an der Grenze, um genau zu sein, sehr nah an der Grenze zu Armenien, zu der Provinz Nachtschivan, aserbaidschanischen Provinz, und an der Grenze zum Iran. Wir glauben an die Wiederkunft des Imam Mahdi am Ende der Zeiten. Fürst der Zeit, Statthalter des Schwertes, der 12. Imam. Vorbote der Endzeit. Wir glauben, dass im Jahr 914 der Mahdi in die Verborgenheit entrückt worden ist. Wir glauben, dass der 12. Imam zurückkehren und die Endzeit ausrufen wird, zusammen mit Jesus Christus. Wir glauben aber, dass der Mahdi bereits jetzt auf dieser Erde lebt. Er lebt auf dieser Erde, ja. Es ist nicht so, dass er vollkommen nicht auf dieser Erde präsent ist. Er lebt auf dieser Erde. Wer das nicht glaubt, ist ein Ungläubiger. So, und weil wir verfolgt werden, ist der Grund, dass wir eben sagen, der Imam Mahdi, Jesus, Sohn der Maria, der verheißene Messias ist schon erschienen und das wird eben von den anderen Muslimen nicht angenommen. Also sie glauben dem nicht und sagen, weil wir gesagt haben, es sei ein Prophet, und da ist der springende Punkt, Khatam Nabiyyin, dass eben wir sagen, es ist ein Prophet und die anderen Muslime sagen, nein, nach Muhammad kommt kein Prophet mehr, er ist der letzte Prophet. Und deshalb werden wir von Sunniten und Schiiten verfolgt. Und da gibt es Parallelen eben zur Babi-Bahai-Geschichte, in dem der Bab eben von sich sagte, dass er die Wiederkunft des 12. Imam sei, des Mahdi, der in der Frühzeit der islamischen Geschichte in die sogenannte Verborgenheit entrückte. Ich bin ursprünglich Katholik, gehöre jetzt der Bahai-Religion an und leite ein Büro für Menschenrechtsfragen. Und viele Schiiten glauben nun, dass ein neuer Tag, ein neues Zeitalter, dass der Frieden auf Erden kommt, wenn dieser 12. Imam aus seiner Entrücktheit sich wieder der Menschheit offenbart. Wir Bahai glauben, dass dies schon geschehen ist in der Figur des Bab. Auch Religionen sind Teil der Schöpfung und unterliegen dem Wandel, werden geboren und müssen wieder sterben. Auch die Bahai, auch der Islam. Denn es gehört ja auch der Fakt dazu, dass der Bab selbst auch den Anspruch hatte, eben die Wiederkehr des 12. Imam zu sein. Das heißt, mit seinem Auftreten, das ist im Jahr 1844 gewesen, ist für uns eine Epoche zu Ende gegangen. Und das ist die Epoche des Islam gewesen. Damit fand er ein Ende und eine neue Epoche der Erfüllung begann damit. Und deshalb ist der Bab auch hingerichtet worden. Und deshalb verfolgt man uns im Iran bis auf den heutigen Tag. Mr. President Ahmadinejad. Would you tell us, what is your relationship with the hidden imam? And how soon do you think before the second coming? Yes, that's true. I prayed for the arrival of the 12th imam, the owner of the age, as we call him. Because the owner of the age is the symbol of the justice and brotherly love prevailing around the world. When the Imam arrives, all of these problems will be resolved. In der heutigen Verfassung des Staates Iran ist der 12. Imam das eigentliche Staatsoberhaupt. Also die Grenze zwischen Islam und Nicht-Islam ist schon bei den Menschen, die man zuschreibt, gar nicht so einfach zu ziehen. Die Frage, alle Türken sind Muslime, würde man keineswegs sagen können. Sind alle Muslime Muslime? Da ist ja schon mal die Frage. Untereinander kunterbunt. Aleviten. Sind viele von den Türken sind Aleviten. Kurden sind häufig Aleviten. Sind das jetzt Muslime oder nicht? Da streitet man sich innerhalb wie außerhalb. Und die Sufis. Moslems umgeben von Moslems. Şeyden çok zaten Hristiyandan, Yahudiden çok Müslüman geçer buradan. Ve burada şeytanlar der. Also hier in der Ortschaft gibt es ja ohnehin mehr islamische Bürger als nicht-islamische Bürger. Und immer wenn sie hier vorbeigehen, schimpfen sie, die Teufel sind hier am Werk, schimpfen und ziehen vorüber. Şeytanın resmini benim resim olarak koyuyorlar artık. Sie setzen mein Bild, sagt der Scheich, statt des Bildes des Teufels an seiner Stelle, setzen Sie mein Bild. Wer sich Teufel sich vorstellen möchte, hier. Fühlen Sie sich von Ihrem Gott beobachtet? Wir sagen, Gott, er ist mit uns, hier, aber mit seinem Wissen. Er hört uns. Er sieht uns und er weiß, was Einflüsterungen in unseren Herzen ist. Gepriesen sei Gott. Gott ist allwissend. Auf jeden Fall spürt es jeder. Also Gott sagt, wenn zwei sich unterhalten, bin ich der Dritte, der anwesend ist. Weil das alles wie abgespeichert wird, mehr oder weniger. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Gott wie ein Polizist an der Ecke steht und nur aufpasst, ob ich was falsch mache. Er ist kein Polizist. Er sucht nicht, unsere Fehler zu entdecken. Er sucht nicht, uns bei jeder Fehler zu strafen, ist mein himmlischer Vater. Er will das Beste für mich, er erzieht mich und er ermutigt mich, er vergibt gerne. Oft muss ich dann Schuld bekennen, wo ich daneben war in bestimmten Dingen. Im ersten Jahr nach meiner Bekehrung, aber ich denke im zweiten Jahr hatte ich eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, ganz persönlich. Es war mit anderen zusammen, aber wir sind zusammengekommen als christliche Studenten, weil wir wussten, Jesus hat versprochen, wenn wir an ihm glauben und getauft wurden, dann werden wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und es wird wie eine Krafterfahrung sein und darauf haben wir gewartet, wir haben dafür gebetet. In einer bestimmten Nacht waren wir zusammen und die Kraft ist gekommen und es hat mich wirklich durchströmt, von Kopf bis Fuß. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen in anderen Zungen. Pfingsten. Ausschüttung des Heiligen Geistes. Zungenrede. Glossolalie. Das war meine erste Erfahrung. Und dann drei Wochen später hatte ich diese Erfahrung, was in der Bibel genannt wird, in Sprachen reden. Aber es ist so, ich kann einen Satz in dieser Sprache beten und dann den nächsten Satz kann ich Englisch beten oder Deutsch beten, hinter ich kann es switchen. Ich denke, die Krankheit meiner Mutter hat mich nachdenklich gemacht. Sie war viele Jahre mit einer Nervenkrankheit im Krankenhaus. Und manchmal habe ich das als Kind erlebt. Und es hat mich einfach getrieben, in ein Nebenzimmer zu gehen und dort zu Gott zu schreien, dass er was tut. Aber oft, wenn ich mir zum Beispiel in meiner Gebetszeit mit meiner Frau am Morgen, vielleicht beten wir eine Stunde zusammen, und ein Teil dieser Zeit ist in diesem Sprachengebet. Und Paulus beschreibt das so, wer in diese neue Sprache betet, er baut sich selber auf, wie ein Akku wieder aufgeladen wird. Pfingstbewegung ist eine große, sehr bedeutende freikirchliche Bewegung, die bis heute massiv und schnell wächst, vor allem in Afrika und in nicht westlichen Regionen. Aus dem Pfingstlertum ist wiederum neue hervorgegangene charismatische Christlichkeit, die sehr dynamische, sehr lebendige Kirchen- und Gottesdienstformate haben und die heute wahrscheinlich somit die, positiv wie negativ, die lautstärksten Gemeinden in unseren Breiten darstellen mit eben sehr modischen, sehr modernen Gottesdiensten und die wahrscheinlich noch am deutlichsten Jugendliche ansprechen. Es ist nicht immer, aber es ist oft eine Unterstützung zum Gebet, dass wir Hände auflegen. Es gibt eine Stelle am Ende vom Markus-Evangelium, dass wir Hände auf den Kranken legen werden. Es wird ihnen besser gehen. Und das habe ich nicht immer, aber das habe ich oft erlebt, dass es so ist. 1. Korinther, Kapitel 12. Die sieben Geistesgaben. Heilungen und Prophetie oder Weissagung und Sprachengebet und Auslegung von Sprachengebet ist auch dabei. Wunderwirkung ist dabei. Das Gotteshaus ist sehr schön. Es ist ein moderner Campus mit kubischen Gebäuden. Alles verglast. Aber es hat uns viel Geld gekostet und ich hoffe, die Gemeinde schafft das. 5 Parkflächen mit Einweisern, die zum Gottesdienst die eintreffenden Gläubigen einwinken. Die Kirchenhalle fasst ca. 1000 Menschen. Ein Kommen und Gehen wie am Samstag bei IKEA. Eine Gemeinde mit Suchtgefahr warnte einmal die Sektenbeauftragte. Wir machen Arbeit mit Suchtkranken. Meine Frau und ich, wir sind in seelsorglichen Gesprächen mit Leuten, die in Nöten zu uns kommen. Ein Ort, wo wir tätig sind, das ist Teen Challenge e.V. Und das war ursprünglich ein Dienst in New York unter Jugendgangs. Und dann ist es nach Deutschland gekommen und dort ging es los zur Zeit von den Jesus-People-Bewegung. Ende der 70er Jahre. Und es war was los, auch hier in Berlin. Viele Drogensüchtige und Hippies sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, aufgrund von Erfahrungen der Freisetzung von Drogen. Ohne Cold Turkey. Die haben einfach Gottes Kraft erlebt und die wurden frei. Jesus, du allein. Es gibt einen Kampf mit Sünde, mit Versuchungen, mit falschen Haltungen. Ich würde auch sagen, mit Mächten, die ihr Ursprung haben mit dem Teufel, die versuchen, Menschen zu knechten und zu rauben von jeder Form von Freiheit. Und das ist auch Teil des Gebetes, diese Menschen zu Gott zu bringen. Diese Grunderfahrung kommt im Heiligen Geist zustande, durch ihn zustande. Und das mit allem Nachdruck zu wollen und mit aller Hingabe und sogar mit Gewalt, ihr Lieben, das ist nichts anderes als forcierter Glaube. Forcierter Glaube hat eine gewisse Gewalttätigkeit an sich. Und so reißen wir das Reich Gottes an uns. Okay. Ich wollte euch nochmal darauf aufmerksam machen. Was wir machen müssen ist, guck mal, die wollen uns sowieso stoppen, das ist schon mal klar. Unsere Feinde, ja, die wollen uns stoppen. Übrigens, Terrorismus ist für uns nicht Freiheitskampf, damit man da kein Missverständnis hat. Wollte ich schon mal betont haben, ja. Terrorismus sind für uns Anschläge auf unschuldige Menschen und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Terrorismus und Freiheitskampf, okay? Ich stamme aus Köln. Ich bin früher Boxer gewesen. Seit einigen Jahren bin ich Muslim. Meine Predigten sind gut besucht. Allah, wa salatu wa salam ala Rasulillah und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa sallam. So bin ich in den Islam eingetreten. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das bedeutet, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, der einzig wahre, allmächtige Gott, der keinen Partner hat. Man lässt sich fluselige Kinnbärte stehen. Man verändert die Sprachmelodie. Man operiert rhetorisch in Gewässern, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Der Islam ist natürlich da wieder eine ganz andere Form von Folie geworden. Gerade vielleicht im Bereich von jüngeren Deutschen oder Westlern, die ein gesellschaftskritisches Bild haben, nach dem Motto, wenn schon Ablehnung der Gesellschaft, dann richtig. Konvertiten. Deutsche Migranten. Geistige Migration. Am Ende der Sieg kommt sowieso von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit uns oder ohne uns, egal ob du abgeschlachtet wirst oder nicht, kommt sowieso. Das heißt, für alle Leute, die sollen keine Angst vor der Islamisierung haben, die sollen lieber Angst haben, dass sie morgen krepieren und den Islam nicht angenommen haben. Denn dann sind sie für Ewigkeit in der Hölle. An jenem Tage wirst du die Sünder in Fesseln zusammengekoppelt sehen, in Kleidern von Pech. Und das Feuer wird über ihre Angesichter schlagen, damit Allah jeder Seele nach Verdienst lohnt. Siehe, Allah ist schnell im Rechnen. Frau Merkel, diesen Tipp gebe ich Ihnen übrigens auch. Falls Sie dieses und hier die ganzen Leute vom Verfassungsschutz, die sich die Videos nachher reinziehen. Kommt zu uns, tretet bei uns in den Verein ein. Also der Erfolg, den gerade radikale muslimische Gruppen bei Konvertiten haben, das fällt ja schon auf, dass der Abscheu vor der eigenen Herkunftskultur sich eben teilweise daran kanalisiert, dass man dann nicht nur Muslim wird, sondern gleich ein knallharter Muslim. Also das Konvertitenphänomen hin zu einem radikalen Bild. Wie war das? Al-Qaida ist wohl die religiöse Organisation mit dem größten Teil Konvertiten in der Leitungsebene, soweit man sie kennt. Da muss man eben schauen, wie repräsentativ ist Al-Qaida für den Islam. Das sieht man eben gar nicht. Könnte man genauso behaupten, die Zeugen Jehovas wären repräsentativ fürs Christentum oder die Pius-Bruderschaft. Radikale Minderheiten. Wenn ich Macht und Technologie habe, dass ich damit gerecht umgehe, nicht wie Amerika zum Beispiel damit umgeht, Hiroshima, Nagasaki, Vietnamkrieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Erster Irakkrieg, Zweiter Irakkrieg, Afghanistankrieg. So geht man mit Technologie und Kraft und Macht um? Nein, nein, du musst gerecht sein. Und dann schreiben sie bei uns Sachen, was wir eigentlich gar nicht vertreten. Er ruft zur Ausgrenzung von der deutschen Gesellschaft. Wann habe ich das getan? Meine Frau ist Deutsche, meine Schwiegereltern sind Deutsche. Und fragen Sie meine Eltern, wie sie mich lieben und wie ich mit ihnen umgehe. Das ist unser Problem heute, ist Mangel der Kommunikation, Mangel der Verständnis untereinander. Wir leben in einer Zeitalter der Aggressionen. Und dementsprechend müssen wir uns verhalten und organisieren. Bir yerde bomba var. O bomba kendi haline bırakılsa patlar ve her tarafa zarar verir. Es ist vergleichbar wie mit einer Bombe, die explosiv ist. Und ohne einen Bombenexperten wird diese Bombe platzen, explodieren und Schaden zufügen. Aber in der Hand eines Bombenexperten wird diese Bombe auch explodieren, aber sie wird niemandem schaden. Und so machen wir das, was weltlich uns Aggression geschaffen hat in unserem Herzen. Bevor die Lady ihren Mann explodiert oder der Mann seine Frau, kommen wir zusammen und wir schreien laut Gottes Namen und das Negative, dann kommt positiv heraus. Man hat mir die Autorität gegeben, hier zu euch zu sprechen. Man hat geschaut, unter all denen, die bereitstehen, bin ich der Sonderbarste. Wir gehören zu den Ehrenwerten Naqshbandiya-Orden und das ist bütün 41 Tarikat war der Islam da. Und in diesem Orden ist das wahre Gebet eigentlich das Gebet des Herzens in Form von Zikr, also dem ständigen Wiederholen des Namens des Herrn. Negative Energie, positive Energie, du nicht drin schon wirst. Und somit wandeln wir also die negative Energie in positive Energie um, indem wir wieder explodieren durch lautes Gebet und Gesang, aber wir schaden niemandem, weil wir es umwandeln. Und das, was aus uns herauskommt, ist der Name des Herrn. Und wir explodieren im Namen des Herrn, nicht im Namen unseres Egos. Davon muss man sich frei machen, dass sozusagen man Gottes Nähe spüren muss. Gott ist der, der uns nahe ist, ob wir das spüren oder nicht, und der mit Recht auch unsere Aufmerksamkeit auf ihn erwarten kann, auch wenn wir ihn nicht spüren. Wenn ich dann nur dort, wo ich das entsprechende Gefühl habe, an ihn denke oder an seine Nähe glaube, dann suche ich eigentlich mehr meine Gefühle als Gott selbst. Unser Kloster St. Paulus liegt in Berlin-Moabit, 30 Meter von der Turmstraße entfernt, direkt neben einem türkischen Friseur, gegenüber von einer polnischen Reinigung. Nach draußen gehen wir nicht im Habit, sondern in normaler Kleidung. Aber schon so, dass man immer als Priester auch erkennbar ist. Ich bin 1947 in den Dominikanerorden eingetreten. Die Berufung ist dann später gewachsen. Das war ich recht unsicher, ob ich diesen Weg gehen soll oder kann, weil ich meinte, man müsste irgendwie einen besonderen Anruf Gottes hören oder haben, irgendeine Stimme vom Himmel. Das hat es natürlich nicht gegeben. Hadi bilirle, bilirle, bilirle, bilirle, bilirle, bilirle. Jeder Mensch hat das drin, dass er seinen Gott kennenlernen möchte. Und so geht es mir eigentlich auch, dass ich höchstens sagen kann, was es nicht ist, aber dass wir das eigentlich Göttliche doch nicht wirklich beschreiben können. Alles in der Schöpfung bewegt sich. Ich bin gerne im Wald. Ja? Die Welt, wie sich die Asatrus das so denken, besteht aus 9 Welten. While you are eating or doing something, at every moment you can do samasati. Die Entwicklung der eigenen Beziehung zu Gott, ne, eine Liebesbeziehung. Der Umgang mit den Mythen in heutiger Zeit ist einfach in der Hinsicht gestört. Ganz stark gestört, gerade in Deutschland speziell dann auch. Ich bin ein Niemand. Bu kadar kişinin arasında şey, baktılar. Man hat geschaut, unter all denjenigen, die bereitstehen, bin ich der Sonderbarste. Alles hat einen Geist. Alles hat einen Geist. Auch eine Stadt hat einen Geist. Multikulti. Wir leben in Deutschland und Deutschland verlangt Integration. Ich bin bemüht, die Türken zu integrieren. Ja. Und dann hole ich die Deutschen hierher und dann integriert euch, sage ich. Und dann, alle Deutsche tragen Kopftücher und so weiter, sie haben sich alle integriert. Die Türken schaffen es nicht, die Deutschen schon, die sind bemühter. Die Rückkehr der Götter. Feature von Oliver Sturm. Es sprachen Bibiana Beglau, Martin Engler und Matthias Matschke. Mit Originaltönen von Sheikh Esref Efendi, Peter Amsler, André Finger, Gerhard Engelmann, Abdul Azim Camus, David Sanders, Christian Nicolai, Regina Fuhrmann, Imam Abdul Basit Tariq, Stefan Rademacher, Armin Knorr, Uwe Ehrenhöfer, Pater Burkhardt, Arne Schelling, Referent Kongas Kiketero, Sadbuja Daza. Ton Kaspar Wollheim und Susanne Bronder, Assistenz Sandra Babing, Regie Oliver Sturm. Redaktion Renate Jorzig. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk 2011.